NDR Radio Niedersachsen. NDR Radio Niedersachsen. Es ist 20.15 Uhr. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im ersten Programm des Norddeutschen und des Westdeutschen Rundfunks senden wir jetzt noch einmal das Hörspiel Bilanz von Franz Xaver Grötz. Fritz Schröderjan hat diese Dialoge eines alten Rentner-Ehepaars, das am Ende seines Lebens Bilanz zieht, 1972 inszeniert. In der Rolle der Anna Heubel hören Sie noch einmal die große Schauspielerin Therese Giese. Ihr Partner ist Hans Stadtmüller. Operette. Berlin. Genau. Wie wir in Berlin waren, das hat mir gefallen. Das war schön. Da war ich aber nicht dabei. Was von der Firma aus verbilligt war, ein Ausflug für Werksangehörige. Und ihre Frauen? Wo keiner von der Abteilung seine Frau mitgenommen hat, wird ausgerechnet ich sie mitnehmen. Ich sage eh nichts. Aber Berlin hätte ich schon gern gesehen, wo ich auch vor dem Krieg nie dort war. Das ist eine Stadt, Berlin. Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft. Operetten. In eine Operetten tät ich auch gern einmal wieder gehen. Wo wir eh das Fernsehen haben. Trotzdem, wenn man es so vor sich hat, das ist kein Vergleich mit dem Fernsehen. Gehen wir halt einmal in eine Operette. Wann waren wir das letzte Mal in einem Theater? Lang. Genau. Das ist ganz vergessen worden. Wir hätten überhaupt viel mehr vom Leben gehabt, wenn wir es ein bisschen leichter genommen hätten. Die Gleichgültigkeit muss man haben. Bei dir Scheißsparerei, wenn's hinten und vorne nicht reicht. Die, wo ein Geld haben, die können leicht gleichgültig sein, mir nicht. Sparen ist normal. Aber wir haben zu viel sparen müssen. Wir hätten uns viel mehr leisten können, wenn wir mehr Geld gehabt hätten. Nur wenn man spart, kann man sich was leisten. Trotzdem. Weil du nie einen Rausch gehabt hast oder sowas. Trotzdem. Nach Berlin hast du ja auch nur deswegen nicht mit können, weil es zu teuer worden wäre, wenn man es genau nimmt. Weiß ich. Eben. Aber deine Kollegen war es auch zu teuer, sonst hätten die Frauen mitgenommen. Und freilich, glaubst du, die haben mehr? Eben. Dann ist es doch normal, wenn es den anderen auch nicht anders geht. Aber in eine Oper wäre ich gerne mal gegangen. Das tut mir schon leid, dass wir nie in einer Oper waren. Gehen wir halt einmal in eine Oper. wenn du das willst. Jetzt ist schon zu spät. Da muss man jünger sein. Ach so, ein Schmarrn. Glaubst du, in unserem Alter geht man nicht mehr in die Oper? Das schon. Aber nur, wenn man es gewöhnt ist. Wenn man jetzt anfangen muss erst. Nein, das tät ich mich nicht trauen. Andere Leute gehen jede Woche in die Oper, glaubst? Jede Woche ist übertrieben, aber einmal im Monat, das wäre es gewesen. Wir hätten lieber öfter ausgehen sollen auf den Ball. Auf Bälle sind wir aber öfters gewesen. Aber ich erinnere mich nicht richtig. Was hat man davon, wenn man was erlebt hat und sich nicht erinnert? Dann ist der Schönste verloren. Einmal, da kann ich mich erinnern, aber bloß, weil ich mich so aufgeregt habe. Das war, wie ich mit der Bedienung gestritten habe, weil die uns partout doppelte Schnäpps hat berechnen wollen, wo wir nur lauter Einfache gehabt haben. Wenn man so wie du denkt, Fritz, dann ist alles nix, was man gemacht hat. Das ist ganz klar. Wenn einer keinen guten Willen hat, dann ist die schönste Erinnerung nix. Ein Haar in der Suppe kann man immer finden, wenn man sich anstrengt. Weil ich mich da anstreng. Doch, krampfhaft suchst du nach was. Das ist es. Krampfhaft bestimmt nicht. Man muss sich einreden, dass es schön war, was man erlebt hat. Dann glaubt man es auch. Dann ist es gleich viel besser. Wo ich mich nicht zwingen will. Das hat mit Zwang nichts zu tun. Das ist bloß der gute Wille. Wenn ich nicht krank wäre, dann täte ich jetzt spazieren gehen. Dann täte man überhaupt so nichts denken. Das wäre besser. Ich glaub's auch, dass dir bloß die Bewegung fehlt. Da kommt man ins Meditieren. Woher hast du das Wort? Welches Wort? Meditieren. Das kenne ich schon lang. Das heißt nachdenken. Das weiß ich auch. Aber dass du das Wort kennst, habe ich nicht gewusst. Besinnung. Glaubst du, dass was gibt nach dem Tod? Freilich. Warum denn nicht? Weil man das nicht wissen kann. Weil man es nicht gesehen hat. Glauben heißt nichts wissen. Wie du bloß auf sowas kommst? Wenn's da nichts geben tät nach dem Leben, dann hätt doch unser ganzes Leben keinen Sinn. Eben. Das meine ich auch. Warum fragst du denn dann so dumm, wo es klar ist? Manchmal, wenn ich ganz ruhig da sitze, ist mir ganz friedlich. Da werde ich müde und schlafe ein bisschen. Und wenn ich aufwache, dann ist ein Stündel vergangen. Ich schlafe auch nicht durch und wach immer wieder auf. Ich beklag mich nicht, ich schlafe gut, aber nicht lang. Eine Stunde gerade. Dann liege ich wieder ein bisschen wach. Jetzt bin ich auch müde. Dann schlafst halt ein bisschen. Und das wird das Beste sein. Manchmal mag ich gar nicht einschlafen, weil ich denke, vielleicht wache ich nicht mehr auf, bleib rund. Mag ich gar nicht hinuntergehen. Dort, wo ein der Herrgott hinstellt, da ist richtig. Ja, man muss sich abfinden. Das nützt alles nichts. Ich habe auch manchmal in der Nacht Herzweh. Dann strecke ich die linke Hand aus, weil es so weh tut, als hätte ich Blei in die Adern. Dann denke ich mir auch, ich komme nicht mehr heraus aus dem Bett. Warum wächst mich denn da nicht? Warum soll ich dich denn da wecken? Kannst mir auch nicht helfen. Das geht schon wieder vorbei. Dann nehme ich ein Mittel und lies eine Viertelstunde, schau, was morgen im Fernsehen gibt, und dann schlafe ich wieder. Aber mein Herz ist schlecht. Was du nicht bist wie ich. Das ist es. Ein paar Jahre hätte ich schon noch gern. Fünf, sechs Jahre. Meine Eltern sind auch über 70 geworden. Dann wirst es du auch. Wenn man sehr alt wird, da gibt's einen Punkt, wo man in ein Altersheim muss. Da tät ich nie hingehen. Woher bringe ich mich um? Wenn ich nimmer wär und du dich allein versorgen müsstest. Dann tät mir das Mädel jeden Tag das Essen bringen müssen. Für was hat man sein Kind? Oder ich kochet mir selber. Putzen, waschen, aufräumen. In ein Altersheim ginge dich nicht. Lieber bringe dich mich um. Wenn man jung ist, ist leicht das Umbringen. Wenn man alt ist, ist schwer. Warum? Das weiß ich nicht. Aber es ist so. Ich glaube es auch. Je weiter man vom Tod weg ist, umso leichter ist sterben. Einfach. Und je näher man dran ist, umso schwerer wird's. Ich bringe mich um. Das Altersheim tät kein Geschäft machen mit mir. Hab ich dir eh gezeigt in der Zeitung von dem Altersheim, wo die alten Leute reihenweise umgebracht haben? Bewiesen ist es nicht. Da brauche ich auch gar keinen Beweis, wo es auf der Hand liegt. Mit den alten Leuten will jeder nur ein Geschäft machen, wenn er sich schon darum kümmert. Das stimmt. Weniger werden? Ich bringe den Gedanken nicht mehr los. Ich denke immer nach und es fällt mir nichts Gescheites ein. Du denkst ja auch so lange nach, bis du auf was Schlechtes kommst. Das ist es. Vielleicht hätten wir ein Waisenkind adoptieren sollen. Was? Wo wir eh ein eigenes haben. Eins dazu? Aus den Entwicklungsländern? Oder aus einem Kinderheim, weil das gleich ist? Wo es so viele Kinder gibt, die keine Eltern haben oder verhungern? Für die Kinder sind wir nicht verantwortlich. Für die sollen nur die sorgen, die es gemacht haben. Da können doch die Kinder nichts dafür. Aber wir auch nicht. Wir haben unsere Tochter anständig erzogen, das langt. Und wenn der Bub nicht gestorben wäre, hätten wir sowieso zwei gehabt. Das war Schicksal. Ein Kind ist aber keine Fortentwicklung. Das ist ein Rückschritt, wenn zwei Leute nur ein Kind haben. Da kann man nichts machen. Durst habe ich. Magst du ein Glas Selterwasser? Ja, wo ich ganz austrocknet bin im Hals. Ich bring's dir. Aber nicht zu kalt, sonst hab ich wieder aufstoßen. Da, ich hab's gemischt. Genau richtig. Das ist gut für ein Wasser, wenn man durstig ist. Früher hätte ich es natürlich nicht angeritten. Hätte ich ein Bier getrunken und fertig, eiskalt. Weil du nie hast was sagen lassen. Ich habe immer gesagt, dass es ungesund ist, das kalte Trinken. Aber geschmeckt hat's. Jetzt könnte ich mir das nimmer leisten. Bestimmt nicht. Alles wird weniger. Aber wenn man sich gar nichts mehr erlauben kann von den Annehmlichkeiten, dann ist das Leben nichts mehr wert. Wegen einem Glas Selterwasser, das kein Bier ist, weil er keins trinken darf. Du siehst alles schwarz, das ist es. Jugend. Es kommt für jeden einmal der Tag, da wird man nicht gefragt, ob man mag oder nicht. Sterben müssen wir alle. Aber noch nicht gleich. Nein. Ein paar Jahre muss ich schon noch haben, wo ich erst 3 Jahre in der Rente bin und 40 Jahre dafür gearbeitet habe. Da gehört schon eine Gerechtigkeit her. Freilich. Aber wenn es Zeit ist, ist Zeit. Wenn ich dran denke, habe ich Angst. Geh, weil du schon stirbst. Genau. Denkst halt nicht dran. Genau, ist eh das Beste, man denkt nicht dran. Sowas muss man vergessen. Man lässt sich überraschen. Und wenn es soweit ist, ist es eben soweit. Ja, nichts Gewisses weiß man nicht. Nein. Nein. Wenn ich dran denke, wie ich jung war, was habe ich alles gemeint, wird passieren, bis ich älter bin. Du musst bloß ein bisschen warten, habe ich immer gemeint. Das kommt schon noch. Das Leben, das geht erst noch los. Das habe ich noch mit 30 gedacht. Nix ist kommen. Alles ist kommen. Für eine Frau ist das Wichtigste, dass ein Kind hat und eine gescheite Ehe. Aber für den Mann der Beruf? Freilich, weil er alle ernähren muss. Sonst leiden alle drunter. Da gibt's ein chinesisches Sprichwort, das mir gerade einfällt. 3 Dinge muss der Mensch tun. Ein Haus bauen, ein Kind kriegen und ein Baum pflanzen. Das ist schön. Das gefällt mir. Ein Haus baut und einen Baum pflanzt, haben wir aber nicht. Das wird eben bildlich gemeint sein. Ja. Aber ein gemütliches Alter, das ist auch wichtig. Weil wir das nicht haben. Wenn ich stirb. Du lässt es dir ja nicht ausreden. Ich sage es dir doch immer wieder, dass du nicht stirbst. Gar nicht dran zu denken. Das wird der Doktor schon wissen, wann eins stirbt. Dafür ist er ja da. Das wird er dir dann schon sagen, wenn es soweit ist. Was wissen denn die Doktoren? Mehr schon wie du. Wenn ich noch einmal jung sein tät, dann mache ich eine Weltreise. Das ist sicher. Wo man kaum was gesehen hat von der Welt. Die ganze Welt hätte ich gern sehen wollen, wie ich jung war. Bist eh im Krieg umeinander gekommen. Aber gesehen habe ich nichts. Okay. Wo alles so sinnlos ist. Warum? Wenn ich jetzt sterbe, was habe ich dann gemacht? 68 Jahre. Ich könnte keine Stunde erzählen von mir, wo interessant ist. Überhaupt, die letzten 10, 15 Jahre, die sind schnell vergangen. Weil die Eindrücke nicht da waren. Weil es immer das Gleiche war. Jeder Tag wieder andere. Das ist es. Wenn man keine Eindrücke hat, dann vergeht die Zeit wie im Flug. Nein, weil einem dann langweilig ist. Ja, nur in der Jugend. In der Jugend vergeht die Zeit überhaupt viel langsamer, als wenn man alt ist. Weil man eben keine Eindrücke mehr hat, wenn man alt ist. Geld hätte man haben müssen, dann ist schon was anderes. Aber wir haben kein Geld gehabt. Man muss sich nach der Decke strecken. Wenn ich heute plötzlich ein Geld hätte, ich wüsste schon, was ich tue. Viel. Aber die Kinder müsste man auch etwas geben. Das scheidet ja jetzt ganz aus. Wenn man sich nur was ausdenkt, was in der Fantasie ist, dann hat doch das normale Leben nichts zum Suchen dabei. Mei, wenn man Geld hat, dann stehen einem alle Tore offen, das ist klar. Eben. Aber man muss zufrieden sein. Wenn man denkt, wie schlimm es hätte gehen können, was einem alles erspart blieben ist. Man braucht bloß an andere denken. Du willst das bloß nicht zugeben, Anna, weil du gesund bist. Wenn du nicht so gesund wärst, hättest du auch anders reden. Das glaubst du. Bist du nicht zufrieden? Nein, bestimmt nicht. Wo man alles bloß, wenn man es überhaupt gesehen hat, von außen gesehen hat. Hinein haben sie uns nirgends lassen, wo es schön ist. Wo wir eine so schöne Wohnung haben. Andere hausen in Löcher. Aber wieder andere haben Häuser, mehrere. Aber andere haben überhaupt keine Wohnung. Kein Dach über dem Kopf. Da können aber wir nichts dafür. Wenn es nach mir gehen tät, da gäbe es keine armen Leute. Ich tät alle, was gibt. Das sagen immer die, die selber nichts haben. Ja, aber es ist so. Ob wir nächstes Jahr wieder nach Tirol fahren? Freilich. Bis in Winter hast du dich wieder erholt. Wenn ich nicht nachher im Frühjahr stirb. Die meisten Leute sterben im Frühjahr. Das ist wissenschaftlich. Du lass dir halt nichts ausreden. Was soll man denn noch tun, dass du ihm glaubst? Nix. Weil ich's eh nicht glaub. Einen kleinen Hund hätte ich gern. Was? Einen jungen Hund hätte ich gern. Wie kommst du denn da drauf? Einen Schäferhund, verstehst? Ein Welpe. Ganz ein kleiner. Weißt, wie nett die sind. Und wenn er dann langsam größer wird. Ja, und mir die ganze Wohnung vollscheißt. In 14 Tagen ist der Stubenbrenn bei richtiger Erziehung. Weil wir einen Hund erziehen können, wo wir nie einen gehabt haben. Auf was für Gedanken der kommt. Ich rede ja bloß. Alles verkratzt und zusammenfrisst. Aber nett sind sie. Mir wär's genug, der Dreck. Ein Dackel vielleicht. Ein Dackel ist auch was Nettes. Einmal hätten wir einen kleinen Hund gekriegt, weißt du das noch? Aber keinen reinrassigen. Nein, aber nett war er schon. Und warum haben wir den nicht genommen? Was der fragt. Als ob's das nicht selber wissen tätst. Weil wir in Urlaub gefahren sind, genau. Eben. Ob der noch lebt? Das ist schon lang her. Ja, weil die Zeit vergeht. Irgendwas Jungs müsste man haben, was einen braucht. Da sind mir zu alt dazu. Ich nicht. Vergangen? Nein. Daneben gegangen bin ich nicht. Ja? Nein. Das wäre mir gar nicht in den Sinn kommen. Jetzt liegst. Lass mich halt ein bisschen. Daran denkt habe ich schon. Das kann schon sein, aber gewesen ist nie was. Das garantiere ich. Hast mich nie betrunken? Nein. Oh mein. Ausdenkt habe ich mir halt manchmal was, eine Geschichte. Mit einem Haufen nackte Weiber oder so. So wie man hört, dass in die Nachtclubs zugeht. Aber das ist kein Betrügen, sondern normal. Wenn du wieder gesund bist, holst du das alles nach. Ich weiß nicht. Der Otti hat gesagt, wenn morgen ein schönes Wetter ist, soll man in den Garten kommen. Wenn ich nicht so müde wäre. Musst dich halt ein bisschen anstrengen, wenn uns der Otti schon einlädt, wenn schönes Wetter ist. Das Mädel hätte ich gerne mal wiedersehen. Eben, ich auch. Ein Enkel haben, das ist schön, gell? Wenn man sieht, wie er wächst. Und gesund ist. Mein Großvater hat immer gesagt, wenn er mich gesehen hat, an die Enkel sieht man, dass man alt wird. An die Kinder sieht man, dass man alt wird, heißt das aber. Mein Großvater hat eben nicht alt werden wollen, darum hat er gesagt, dass man es an die Enkel sieht. Der muss ja mit 35 oder 40 schon Großvater geworden sein. Na, sowas. Früher ist er schneller gegangen. Wo ich 60 bin und das Mädel 3 ist. Noch nicht. Aber bald. Du bist eigentlich erst mit 66 Großvater geworden. Eben. Hat sich eben Zeit lassen, die Kathi. Das ist vernünftiger, wie wir damals. Meine Mutter hat mit 25 schon 4 Kinder gehabt. Das hat auch sein Gutes. Schneller fertig ist man halt. Redst, wo du nur ein Kind gehabt hast. Zuerst ein Krieg und dann wieder ein Krieg. Genau. Wir haben kein Glück gehabt mit der Zeit. Wo man sich's nicht aussuchen kann. Freilich. Manchmal. Was? Was hast denn? Eigentlich war's doch ganz schön, unser Leben. Und man soll sich nicht beklagen, oder? Andere haben den ersten Krieg nicht überlebt und andere den zweiten. Das muss man auch bedenken. Freilich. Wer sagt denn da was? Aber manchmal hätte ich es gern anders. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie schöner, prunkvoller. Wie ein König? Nein. Da hättest du auch gar nicht hinpasst in ein Schloss. Nein, das meine ich ja nicht. Das sage ich doch. Aber irgendwie was, wo man sich erinnern kann. Weil wir keine Erinnerungen haben. So ein Schmarrn, Fritz. Heute siehst wieder alles schwarz. Unzufriedenheit ist die größte Sünd. Grad, wenn man nimmer jung ist. Wenn man nimmer jung ist? Grad, wenn man jung ist, ist eine Sünd. Weil da hat man immer noch Möglichkeiten. Die können ja noch kommen. Aber wenn man alt ist, dann hat man keine Möglichkeiten mehr. Dann kann man bloß noch schauen, wie man mit der Rente auskommt und dass man sich beim Sterben leicht tut. Heute bist richtig undankbar, Fritz. Lass mich halt ein bisschen reden. Das ist Meditieren, Fritz, was du machst. Das braucht's nicht, weil wir es immer gut gehabt haben. Und die Rente ist mit 557 Mark und 84 Pfennig ein Vorzug gegen die meisten anderen. Wo die Miete billig ist, man muss an die anderen denken, wenn man an sich denkt. Dann kommt man drauf, wie gut es einem geht, wenn man bescheiden ist. Andere geht's ganz anders und die beklagen sich nicht. Was nützt mich das, was gesetzlich ist? Glaubst du, wir haben einen Pfennig mehr, als uns zusteht? Warum denn auch? Eben, das ist sauer verdient mit einem Leben, so eine Rente. Das ist bestimmt kein Meditieren, Anna. Das ist ein Nachdenken, wenn man es genau nimmt. Manchmal ist mir, als tät gar nicht ich da sitzen. Da ist mir, als tät da irgendeiner sitzen, der halt 40 Jahre Elektriker war bei Siemens. Irgendeiner. Da wo ich hingehe und sage, grüß Gott, weil wir uns von der Firma her kennen, gerade so flüchtig eben. Aber was der mit mir zu tun haben soll, das weiß ich nicht. Fritz, Das musst vertreiben, Fritz. Weil wir Durchschnitt sind, Fritz. Weil wir unser Leben lang Durchschnitt waren, Fritz. Weil wir uns nicht traut haben. Traut. Als wenn's um das gehen tät. Genau. Da müsste man schon die Möglichkeit haben, dass man sich traut. Das ist es. Der Otti, der hat jetzt die Möglichkeiten, der kann sich auch trauen. Der wird Abteilungsleiter, wenn er so weitermacht, weil wir ihm die Schulbildung ermöglicht haben. Das ist es. Bei uns gibt's da kein Trauen. Wer wagt, gewinnt. Und das ist ein Sprichwort. Was aber nicht stimmt. Wenn einer 20 Meter wo hineinspringen soll, dann kann man doch zu dem nicht sagen, er hat sich nicht traut, so wie ein anderer, der 2 Meter zum Springen gehabt hat und sich traut hat. Aber ich hätte gern eine Erinnerung. Ich hab meine Erinnerungen. Ja, die habe ich auch. Aber ich brauche eine Erinnerung, irgendeine Erinnerung an mein Leben, wenn ich heute sterben muss. Du stirbst nicht. Das ist eine Einbildung, wo ich mit dem Doktor geredet habe. Wenn es aber ein Krebs ist. Das ist aber kein Krebs, weil ich mit dem Doktor geredet habe. Ein Krebs ist ein Geheimnis. Das weiß keiner. Das steht in alle wissenschaftlichen Sachen. Du hast jedenfalls keinen Krebs. Das ist sicher. Ich sage ja gar nicht, dass ich einen habe, wo ich keinen haben will. Ich rede von was anderem. Weil alle einmal sterben müssen. Davon reden wir jetzt nicht. Aber ich. Eine schöne Erinnerung. Irgendwas. Eine kleine Geschichte. Und wenn es nur eine Minute ist, da wo ich mich erinnert und wo ich sage, aha, ja, das bin ich und das ist der andere. Verstehst? Da gibt's doch nichts. Ja. Weißt du, ein Augenblick in unserem Leben, wo du sagen könntest, dass das bloß wir erlebt haben. Dass das nur wir erlebt haben können. Dass das nur wir sein können. Wie wir uns kennengelernt haben. Das war schön. Wie wir geheiratet haben. Wo es geregnet hat. Wie der Bub auf die Welt gekommen ist. Der Georg, ein schöner Name. Ja. Wie er gestorben ist. Das war nicht schön. Die Kathi. Das war schön. Aber der Bub ist nicht vergessen. Nein. Und wie wir die Wohnung gekriegt haben. Wo wir uns so gefreut haben. Genau. Wie wir immer in Urlaub gefahren sind. Tirol. Aber dann bin ich in die Rente gekommen. Aber krank werden, das hätte es nicht gebracht. Ich werde schon wieder. Freilich. Das war alles umsonst. Was? Wo nichts ist, hat der Kaiser das Recht verloren, heißt's. Soll ich einen Kaffee kochen? Damit wir auf die Nacht wieder nicht schlafen können. Dann bleiben wir eben wach. Wenn man älter ist, braucht man eh nicht mehr so viel schlafen. Die Jungen, die brauchen viel Schlaf. Die Babys, die schlafen 16 bis 18 Stunden am Tag oder noch länger. Kalt ist mir. Dann bringe ich dir eine Decke. Jetzt wird's warm. Weißt, manchmal Wenn ich müd bin, dass ich schlaf, dann denke ich mir, bevor ich richtig eingeschlafen hab, wie das wäre, wenn ich jetzt nicht mehr aufwachen tät. Das ist ein schöner Tod, das stimmt. Ich weiß nicht. Das wäre auch wieder sowas. Es passiert was, man weiß nicht was und man wird nicht gefragt. Es wird einem wieder nicht gesagt, was passieren soll. In einem Krankenhaus sterben, wo die Ärzte um einen umeinander stehen. Da ist immer alles so fremd dann. Wenn die Nacht kommt, kann man es nicht ändern. Nein, das ist sinnlos. In der Nacht ist kein Licht gewachsen, heißt es. Das ist halt schwer. Das ist schwer. Wo man so viel falsch gemacht hat. Ich auch. Ich denke an Betrieb. Die ganzen Überstunden, die man immer gemacht hat, die haben uns doch auch nichts genutzt. Deswegen haben wir und hätten wir nicht mehr, nicht weniger, als wir haben. Aber brauchen kann man das Geld schon können. Obwohl man das Geld immer brauchen kann, wenn man es hat. Aber ich hätte mit der Zeit auch was anfangen können. Ich hätte Bücher lesen können. Ebbe und Flut, kennst du das? Freilich. Wo wir doch am Meer waren. Weißt du, woher das herkommt, Ebbe und Flut? Vom Meer. Aber von wo? Wo sonst? Nein, vom Mond. Das hängt mit der Erdanziehung zusammen. Das heißt, mit der Mondanziehung und mit der Sonne. Der Mond zieht das Wasser an. Ich weiß nicht so genau, aber ich habe es gelesen, zufällig. Wie heuer die Pelargonien schön blühen, gerade als wenn sie es wissen täten, was das für ein schöner Juli ist. Ja. Ein schöner Sommer ist. Den haben wir Jahre nicht mehr gehabt, einen so schönen Sommer. 63, der Sommer war auch schön. Wie wir in Jesolo waren. Das war 64. 63 waren wir gar nicht im Urlaub. Und wann waren wir in Spanien? Später. Ein Jahr, bevor ich in Trente bin. Kannst dich noch an den Stierkampf erinnern? Grauslich. Das werde ich nie vergessen. Die armen Viecher. Mir hat's auch nicht gefallen. Aber dann hast du, als wenn es dir unbändig gefallen hätte. Mei, das ist halt eine Männersache, ein Stierkampf. Da habe ich mir halt gedacht, du hast auch mit. Bist mit? Ein bisschen. Nicht so besonders. Wie ich noch ein Bub war, da habe ich einmal ein Bild gemalt. Mit echten Ölfarben. Künstlerfarben. Wo ich die hergehabt habe, weiß ich nicht mehr. Komisch. Wie kann denn ich zu Ölfarben kommen sein in der damaligen Zeit? Irgendwo wirst du schon hergehabt haben. Ja. Weil ich das noch ganz genau weiß, dass das Ölfarben waren, die ich da gehabt habe. Und da habe ich ein Bild gemalt. Ich weiß nicht mehr, was war. Irgendwas, was mir halt gefallen hat damals. Was mir imponiert hat. Verstehst? Ein Ross und ein Reiter oder sowas. Ob es das Bild noch gibt? Wieso? Die Farben, die hat mir die Mutter weggenommen dann, weil ich umeinander gespritzt habe. Aber das Beetle, wo das hinkommen ist. Das wird man immer nachprüfen können. Nein. Aber da gibt's oft Sachen, gell? Da weiß man ganz genau, dass man sich da bestimmt nicht mehr erinnern kann dran. Dass man nicht mehr draufkommt. wie das gewesen ist. Und grad das möchte man wissen. Ja, mir ist auch einmal sowas passiert, wie ich Dienstmädel gewesen bin. Da bin ich einmal in der Früh unterwegs gewesen, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Aber da kommt mir plötzlich, da erinnere ich mich noch ganz genau dran, wie ich so dahin gehe, ein Reiter entgegen und bleibt stehen bei mir und sagt, na, wohin denn, schönes Fräulein? Ich weiß nicht, was ich drauf gesagt habe, irgendein Schmarrn wird es heute gewesen sein, weil ein Reiter ja damals was Besonderes war. Aber heute noch mehr. Lass mich heute ausreden. Und dann ist der natürlich weitergeritten. Und ich habe natürlich überlegt, wer das jetzt gewesen ist. Und weißt, wer das war? Der Baron von Wedel. Das habe ich dann erfahren, dass das nur der gewesen sein kann. Ob der sich noch an das erinnern kann, wenn man ihn darauf anreden tät, wie wir uns da begegnen in der Früh. Spaß. Fritz! Fritz, wenn du jetzt nicht bald aufstehst, dann ist der Kaffee kalt und aufwärmt schmeckt er nicht. Das weißt. Gib halt eine Antwort, wenn man mit dir redet, wie es sich gehört. Fritz, sag ja. Ja, wie liegst denn du da? Wenn's dich abdeckst, dann bist selber schuld, wo der Doktor gesagt hat, die Wärme ist das Wichtigste und nicht verkühlen. Kann sich nicht an das halten, was ihm der Doktor ausdrücklich sagt. Fritz, wenn einer einen anrät, dann gibt man zumindest eine Antwort. Um Gottes Willen, Fritz. Jetzt bist du aber erschreckt, gell? Wo es nur ein Spaß jetzt sein soll. Meine Damen und Herren, das war das Hörspiel Bilanz von Franz Xaver Grötz, eine Gemeinschaftsproduktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk aus dem Jahre 1972. Es sprachen Anna Heubel, Therese Giese und Karl Fritz Heubel, ihr Mann Hans Stadtmüller. Der Toningenieur war Wilhelm Hagelberg, Technik Jutta Gehring und Birgit Bell, Regieassistenz Michaela Lange, Regie Fritz Schröder-Jahn.